Werken von Alexander Strauch, Klaus Schädel, Dorothee Eberhardt, Johannes X. Schachtner, Josef Anton Riedl, Tom Sora, Atasch Cäsar, Eva Sindichakis und Christoph Reiserer. Wir beginnen mit Alexander Strauch. Hiers, Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello Nummer 1. Das Werk ist eine Hommage an ein Lied über den Hiers, den Wilderer Matthias Klostermeier, geboren 1736, gestorben 1771. Ein bayerischer Robin Hood. Die Intervalle des Liedes wurden numerisch vermessen und daraus neues, konsequent mikrotonales und metrisch zerfahrenes Material gewonnen, wie Alexander Strauch selber sagt, das im Kontrast zum ursprünglichen Hiers-Lied steht und zu einem harschen, wilden Klangeindruck führt. Hier ist das Centaur-Quartett. Alexander Strauch. Hias, Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello Nummer 1. Das war eine Aufnahme mit dem Centaur-Quartett. Es geht weiter im Concerto Bavarese mit einer Komposition von Klaus Schädel. Spielerei mit dem MGNM Festival Ensemble. Thank you. Spielerei von Klaus Schädel mit dem MGNM Festival Ensemble unter der Leitung von Peter Hirsch. Als nächstes von Dorothee Eberhardt, Sextett für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Klavier und Perkussion mit dem Versus Vox Ensemble München. Das sind Diana Boskovic Flöte, Anna Lebedinsky Violine, Christoph Gördes Klarinette, Jessica Kuhn Violoncello, Rudi Spring Klavier und Elina Goto Schlagzeug. Thank you. Thank you. das Versus Vox Ensemble München mit einer Komposition von Dorothee Eberhardt. Sextett für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Klavier und Perkussion. Als nächstes von Johannes X. Schachtner, sein symphonischer Essay für Kammerensemble in einer Aufnahme mit dem Ensemble Zeitsprung unter der Leitung von Markus Elsner. Thank you. Thank you. Symphonischer Essay für Kammerensemble von Johannes X. Schachtner. Das war das Ensemble Zeitsprung unter der Leitung von Markus Elsner. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Als nächstes von Josef Anton Riedel für Klaves und Holzschlitztrommeln in einer Aufnahme mit dem Ensemble für perkussive Kunst unter der Leitung von Peter Sadlow. Josef Anton Riedel für Klaves und Holzschlitztrommeln. Das war eine Aufnahme mit dem Ensemble für perkussive Kunst unter der Leitung von Peter Sadlow. Als nächstes von Tom Sora: Frei sein für zwei akustische Gitarren und Rezitation nach Texten von Immanuel Kant. Wir hören Johannes Oellinger und Martin Stoiber, Gitarre und Sprechstimme. ist Aufklärung, ist der Ausgang des Menschen. Der Ausgang des Menschen raus aus seiner selbst verschuldeten, verschuldeten und Unmündigkeit. Resoniert nicht. also nicht, nicht. Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert. Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert, exerziert. Der Geistliche sagt, resoniert der Geistliche, sondern glaubt. Sagt, resoniert nicht, sondern glaubt. Sondern glaubt nicht, sondern glaubt. Ich antworte der öffentliche Gebrauch der Vernunft muss jederzeit frei sein. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Frei sein für zwei akustische Gitarren und Rezitation von Tom Sora mit Johannes Oellinger und Martin Stoiber, Gitarre und Sprechstimme. Als nächstes ein Werk von Attach Cesar, Relativity of Simultaneity für zwei Streichtrios. Und da hören wir Selina Bäumer, Violine, Veronique Bastion, Viola, Jan Mischlich, Violoncello und das Trio Coriolis. Thank you.

Relativity of Simultaneity für zwei Streichtrios von Attac César. Wir hörten Selina Bäumer, Violine, Veronique Bastion, Viola, Jan Mischlich, Violoncello und das Trio Coriolis. Das Concerto Bavarese auf Bayern 2 als nächstes mit einer Komposition von Eva Sindichakis, Josef Beuys und sein Schwarzer Raum. Am Klavier Arno Waschk. Thank you. Josef Beuys und sein Schwarzer Raum, eine Komposition von Eva Sindichakis mit Arno Waschk am Klavier. Als nächstes von Christoph Reiserer, Here We Are, für Tenorsaxophon, E-Gitarre und Schlagzeug. Mit Christoph Reiserer, Tenorsaxophon, Gunnar Geisse, E-Gitarre und Stefan Blum, Schlagzeug. Thank you. Thank you. Wir hörten noch von Christoph Reiserer Here We Are für Tenorsaxophon, E-Gitarre und Schlagzeug. Mit Christoph Reiserer Tenorsaxophon, Gunnar Geiße E-Gitarre und Stefan Blum Schlagzeug.